Sie war ein kleines Mädchen, sie lebte in diesem kleinen Städtchen, da wo jeder fast jeden konnte. Obwohl dieses kleine Mädchen verspielt in die Schule rannte. Wie Kinder halt mal so sind, wenn sie sich in ihren Welten verlieren. Eines Morgens, als sie wieder verträumt in die Schule rannte, da stand plötzlich ein Mann vor ihr, den sie nicht kannte. Zuerst war dieser Fremde nett zu ihr. Und plötzlich, als das Vertrauen da war, packte dieser Fremde dieses kleine Mädchen und erzählte es in sein Auto. Die Mutter fragte sich, warum ihr kleines Mädchen nicht pünktlich von der Schule nach Hause kam. Also rief sie von ihren Klassenkameraden die Eltern an. Aber da war dieses kleine Mädchen auch nicht. Keine Spur auf dem Spielplatz. Die Mutter war vor Verzweiflung im Gesicht ganz blass. Und sie fragte sich, wo wird mein kleiner Engel bloß sein? Nach einiger Zeit fand sie nicht einmal die Polizei. In der Zeitung stand nichts mehr. Und in den Nachrichten berichteten sie auch nicht mehr. Nach einiger Zeit. Keiner hat dieses kleine Mädchen je gefunden und gesehen. Dieses Lied soll eine Warnung für die Eltern sein. Lasst eure Kinder auf dem Weg zur Schule und auf dem Nachhausweg nicht allein. Als dieser Fremde dieses kleine Mädchen in sein Auto. Ohne mein Kind kann ich nicht sein. Bring mein kleines Mädchen zur Brücke.